Die Zeitung Rodong Sinmun vom 14. März brachte den Beitrag eines Kommentators mit dem Titel »Über das selbstverständliche tragische Ende der Schurken des Jahrhunderts«. Im Beitrag hieß es: Das tragische Ende der in der Welt beispiellosen Schurken des 21. Jahrhunderts, Park Geun-hye, zeigt eindeutig, dass sich derjenige, der wie besessen versucht, den Landsleuten ein Messer in den Rücken zu stechen, als Landesverräter einen üblen Namen machen und bloß seinen Selbstuntergang beschleunigen würde. Es erklärt klar und eindeutig, dass man von allen Leuten verflucht und verurteilt und im Grab der Geschichte begraben wird, wie man die Würde und Interessen der Nation an die äußeren Kräfte verkauft und böswillig kriecherische und landesverräterische Taten begeht. Es bestätigt die ernste Wahrheit, dass diejenigen, die die Bevölkerung als Hund und Schwein betrachten und auf Kosten der Bevölkerung ein prächtiges Leben führen wollen, von der empörten Bevölkerung ins Meer versenkt werden. Die bösen Landesverräter, ganz egal ob Vater oder Tochter, die für die Verwirklichung ihrer niederträchtigen Ambitionen auf die Machtergreifung alle Taten begehen, werden letzten Endes einen erbärmlichen Tod sterben. Der Untergang des Bakune-Regimes bedeutet den Zusammenbruch des Bakune-Systems, das lange Südkorea beherrschte, sowie die historische Verurteilung und ewige Begrabung einer landesverräterischen Familie, die von Generation zu Generation die Macht und den Reichtum zu ihrem Alleinbesitz machen und ihren Königreich errichten wollte. Die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas sollen mit dem Ende des Bakune-Regimes, der schändlichen politischen Geschichte Südkoreas, ein Ende setzen und sich für die Eröffnung des Horizonts der Geschichte in die neue Zukunft tatkräftig einsetzen.